hinter Freud, dass unser Jesus wieder lebt und unser Herz so erst in Traurigkeit zerflossen und geschwebt, vergisst den Schmerz und singt auf Freudenlieder, denn unser Heiland lebet wieder.